Hallo und herzlich willkommen zu Elektroblüten, dem Podcast rund um die Grenzbereiche der elektronischen Musik. Hallo und herzlich willkommen in der Sendung. Diesmal geht's bei Elektroblüten um Dark Synth. So eine Mischung aus Black Metal und Synthwave, vermischt mit ein bisschen Gothic und 80er Romantik. Viel Spaß und ich hoffe, ich bin auch wirklich zu hören. We'll be right back. Bei meiner Reise um die Welt habe ich diesmal halt in Russland gemacht und bin dabei auf Moloch gestoßen. Jetzt mit ihrem Song 4. Leider reise ich nur digital. Terrortron hat ein Musical gemacht in der Musikrichtung, also in Darkson. Und von diesem Musical hören wir jetzt das wunderbare Stück Ripped Apart in the Park. Wenn man nicht so nett war und im Park auseinandergerissen wurden, öffnen sich für einen natürlich die Tore der Hölle. Also als nächstes Gates of Hell von Eleven. So, und nachdem wir jetzt die Tore der Hölle geöffnet haben, machen wir ein paar illegale Experimente. Und zwar von Microchip Terror. Viel Spaß dabei. Yeah. jetzt mal etwas Klassischeres mit Gesang und so. Protector 101 Feed Dead Astronauts Tourist. Der Song ist etwas ruhiger als die letzten. Ich werde euch danach aber wieder wecken. Verlasst euch drauf. Follow. Huhu, wieder aufwachen aus der Trance. Jetzt werdet ihr geweckt. Mit Dualism von Tundra. Auch einer Band aus Russland. Im gleichen Label wie Moloch veröffentlichen die. Und sind ähnlich brachial. Viel Spaß. Wir bleiben gleich mal ein bisschen brachial mit Cybercorps, Circus of Abdomination. Howdy, folks! You like blood, violence, freaks of nature? Well, then come on down to Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madness. We'll be right back. Studie. No, no. Jetzt bekommt ihr mit Laser Station von mir eins auf die Ohren. Wir hören uns gleich wieder. Telegram. Psychic Ross. 666. Thank you. Klassischen Synthwave-Stil führt U-Tune einen Ein-Mann-Krieg, War of the One. Hört mal rein. We'll be right back. Das Album Neuro von Cryocon hat mich so ein bisschen dazu inspiriert, diese Woche Dark Synth als Thema zu nehmen. Und wir hören jetzt den titelgebenden Song von diesem Album. Looks like some kind of machine language. Thema der Sendung war ja bisher schon ein bisschen teuflisch. Jetzt redet auch noch die schwarze Ziege zu uns von VVOV oder so. Los geht's. Yeah. Und wo schon der Teufel zu uns spricht, dürfen auch die apokalyptischen Reiter nicht fehlen. Hier ist War von Occam's Laser, weil Rasiermesser out sind. Thank you. So, und jetzt lasst uns alle in der Hölle tanzen. Hellrave von Cybersync. Vampire Wave ist auch ein Musical, so wie ich das verstanden habe. Und von diesem Musical hören wir nun Full Moon Rising bei Silent Lights. Thank you. Und wenn der Vollmond dann aufgegangen ist, dann bricht sie an. The Night of Terror von Laserpunk. Viel Spaß! Von Terrornächten geht's jetzt zu roten Nächten. Cities of the Red Night von Sexta. Error. System encountered minor infection. Brechen wir mit 37 Million Horsepower auf zu neuen Welten. Diatron. Los geht's. We'll be right back. Jetzt aber ganz schnell wieder weg von Glamrock und Dauerwelle und zurück in die Gruft mit Fest auf deinem Blut von Killer Instinct. Jetzt müssen wir doch mal ganz kurz philosophisch werden. Tommy 86 hat sich Gedanken gemacht über künstliche Intelligenz und Transhumanismus und darüber, was passiert, wenn die KI irgendwann die Menschheit als überflüssig anerkennt. The Shutdown of Humanity von Tommy 86. Was für eine Verschwendung. Waste von VVOV. Oder ist das eine römische Zahl? Ich weiß es nicht. Laserpunk mit World Eater. Welcome to Mars City. Destroy him. Plan B. Sexter hatten wir heute schon. Diesmal mit Slaughtered Under the Pentagram. We'll be right back. Es bleibt düster und schnell mit Cyberflash von Sinor. Thank you. Hellfire Assault Battalion von Hexenkraft wird das vorletzte Lied der heutigen Sendung. Also viel Spaß dabei. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Mit Death Spiral von Glitch Black verabschiede ich mich von heute. Wie immer wird es diese Sendung im Anschluss spätestens morgen zum Download geben. Über Möb, Discord und über Twitter @preacox, wo ihr mir auch gerne folgen könnt. Und damit jetzt einen schönen Abend noch. Death Spiral von Glitch Black. Und @möbmöbxyz müsst ihr natürlich auch auf Twitter folgen. Sonst verpasst ihr ja die ganzen anderen guten Sendungen. Und vergesst nicht, am 23.03. auf eine Demo gegen Artikel 13 zu gehen. In der nächsten Stadt in eurer Nähe. Schönen Abend. Tschüss.